by you just last night. There was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Side.

momento es ahora. El momento es ahora. Las sombras y el sol son magia. El sol son magia. La magia. La magia de la Isla Blanca. De la Isla Blanca. Body take me to ignorance. Body take me to lie. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and then. Das ist es der nächste Berlin. Das ist es der Das ist der nächste Berlin. Das ist es, der nächste Berlin. Das ist es, der nächste Berlin. Das ist es, der nächste Berlin.